Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme von vielem Volke, die im Himmel riefen, Alleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft ist unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat gerichtet die große Buhlerin, die weil sie die Erde verdorben hatte mit ihrer Buhlschaft, und hat gerecht das Blut seiner Knechte an ihrer Hand. Und zum zweiten Male sprachen sie, Alleluja, der Rauch von ihr steigt auf in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten fielen nieder und die vier Tiere und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sprachen, Amen, Alleluja. Und es ging eine Stimme aus vom Thron, lobet unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte wie eine Stimme von vielem Volk und wie das Rauschen großer Wasser und das Tosen gewaltiger Donner, die lautete, Alleluja, denn der Herr unser Gott der Allbeherrscher, ist König geworden. Freuen wir uns und jauchzen wir und bringen ihm Preis, denn es ist gekommen die Hochzeit des Lamms, und seine Frau hat sich bereitet, und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit strahlendem reinem Linnen, denn das Linnen sind die Rechttaten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, selig sind die Berufen sind zum Hochzeitmahl des Lamms. Und er spricht zu mir, dieses sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel ihm zu Füßen, ihn anzubeten, und er spricht zu mir, nicht doch, ich bin dein und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesus haben, mit Knecht, bete du Gott an. Denn das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel offen, und siehe, ein weißes Pferd, und der Reiter darauf heißt treu und wahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind Feuerflamme, und auf seinem Haupte viele Diademe, und ein Name geschrieben, welchen niemand kennt, außer er selbst. Und angetan ist er mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt, das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm auf weißen Rossen, angetan mit weißem reinem Linnen. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes Schwert, auf das er damit schlage die Nationen, und er wird sie weiden mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Zornweines des Gerichtsgottes des Allbeherrschers. Und auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte ist ein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel stehen in der Sonne, und er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die im Mittelhimmel fliegen, kommt und versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes, um zu essen Fleisch von Königen, Fleisch von Obersten, Fleisch von Gewaltigen, Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von allen Freien und Knechten, Kleinen und Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß und seinem Heere. Und das Tier ward bewältigt und mit ihm der Lügenprophet, der die Zeichen vor ihm hergetan, mit welchen er verführte, die da nahmen den Stempel des Tieres und die sein Bild anbeteten, sie wurden beide lebendig geworfen in den See des Feuers, das mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte des Reiters, das aus seinem Munde ging, und alle Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch.